Hallo und herzlich willkommen zur 173. Folge von Michaelas Welt, der Podcast zum Blog. Ja, jetzt war gerade der Apple-Event. Also, ihr wisst ja, regelmäßig stellt Apple neue Produkte vor und heute wurden ein paar neue Sachen vorgestellt. Es ist also heute der 9. September 2015 und es wurde ihnen vorgestellt. Ich habe ein bisschen zu spät reingeschaltet. Ich habe also den ganzen Apple-Event gesehen ab dem iPad Pro und iPad Pro hat mich jetzt eigentlich nicht so groß interessiert, weil ich habe eigentlich ein iPad, also ein iPad der dritten Generation ist es, also schon relativ alt, habe ich glaube jetzt auch schon seit seit 3 Jahren, hat 64 GB mit entsprechend hier noch GSM-Modul und Funk, wisst schon, was ich meine. Ja, jedenfalls, aber mir ist das eigentlich ganz ehrlich gesagt auch immer noch zu groß. Ich mag eigentlich lieber so kleinere Sachen, deswegen nutze ich das eigentlich fast nicht und nutze eigentlich dann, wenn ich mal ein Tablet benutze, dann doch lieber mein 7 Zoll Asus, was eigentlich auch nicht so toll ist, weil ja, es hat halt doch ein paar Macken, sagen wir so. Aber das ist dann halt wieder ein Android-Gerät. Die Macken liegen nicht am Android, sondern eigentlich an der verbauten Hardware. Ja, ist auch ein ganz anderes Thema. Ja, jedenfalls, das Apple-Event war spannend, teilweise fand ich jedenfalls. Wie gesagt, iPad Pro, ist mir zu groß, aber eigentlich, wenn ich so ein iPad Pro hätte, bräuchte ich letztendlich auch kein MacBook mehr. Also dann würde sich das eigentlich erübrigen, denke ich mal. Das löst dann so das Problem, ja, was nehme ich mit, wenn ich unterwegs bin, doch was Größeres zu benutzen, aber dann doch nicht so was Großes und Schweres wie ein MacBook. Aber hat dann vielleicht doch nicht die ganze Power. Also gerade wenn ich Videos schneide, dann möchte ich halt dann doch ein bisschen was Schnelleres haben und nicht, was weiß ich, stundenlang warten. Und das würde ich dann ganz ehrlich gesagt auch nicht mit dem iPad machen. Ja, aber gut, das ist Geschmackssache und sicherlich auch für jeden selbst überlassen. Also sehe ich für mich persönlich jedenfalls nicht unbedingt als Möglichkeit an, dass ich das mal benutzen werde oder irgendwie Verdacht, aber vielleicht, wer weiß. Jedenfalls wurde danach noch vorgestellt dann das neue Apple TV. Das fand ich dann schon spannender, weil ich habe ja schon das Apple TV der zweiten Generation. Also das hat ein bisschen älter schon, aber es funktioniert noch genauso gut wie das andere halt auch. das ist eigentlich das, was ich eigentlich an Apple so mag, ist, dass die Geräte eine recht lange Lebensdauer haben. Also ich muss nicht dann wieder, wenn ich mir was gekauft habe, nach 2 Jahren was Neues kaufen. Das sehe ich jetzt auch in meinem iPad. Das ist jetzt also, habe ich gekauft 2012, also es ist jetzt mindestens 3 Jahre alt oder 2011, ich weiß gar nicht mehr. Und es funktioniert immer noch hervorragend. Es gibt noch Updates. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es iOS 9 auch drauf bekommt. Keine Ahnung, werden wir sehen, aber ich hoffe natürlich doch. Jedenfalls, das funktioniert noch alles wunderbar. Auch bei meinem MacBook Pro, was hier vor mir steht, das funktioniert auch noch ganz gut. Das ist Ende 2008 habe ich das gekauft und hat bisher auch noch alle iOS-Updates mitbekommen. Ja, nicht iOS, macOS 10 Updates. Ja, das finde ich eigentlich das Schöne dran, dass einfach eine lange Lebensdauer haben die Geräte und das einfach sehr intuitiv zu bedienen sind. Möchte jetzt nicht rumphilosophieren. Es hat natürlich andere Nachteile dadurch, gell? Gerade bei den Handys und Tablets stört mich halt, dass ich halt nicht Zugriff auf das Dateisystem habe. Aber das hat natürlich dann auch wieder einen Vorteil. Als außenstehender, nicht kundiger Mensch kann ich dann letztendlich halt auch nichts kaputt machen, wenn ich da im Dateisystem irgendwie mich aufhalte, rummache und irgendwelche Dateien aus Versehen lösche oder so. Ja, also hat alles so seine Vor- und Nachteile, finde ich, ja. Aber ja, die Vorteile von Apple brauchen wir nicht sagen, liegen eindeutig auf der Ergonomie. Sie sind nicht unbedingt die Erfinder von neuen Sachen, aber sie tun eigentlich die Sachen, die es gibt. Jetzt was sie gerade vorgestellt haben, 3D-Touch iPhone 6S Plus oder ein 6S. Genau. Dieses Multi-Touch, ich weiß gar nicht mehr den Begriff, aber jedenfalls sowas soll es anscheinend auch auf dem Android schon längst geben. Hat bloß noch niemand richtig umgesetzt oder irgendwas damit angefangen, weil keiner was damit anfangen konnte. Ja, aber Apple, also habe ich gelesen, ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt. Aber andererseits, Apple bringt halt dann es fertig, halt daraus was zu machen, und zwar so, das ist halt auch wirklich erstens mal ganz ehrlich gesagt geil aussieht, dass es irgendwie einen Mehrwert hat und dass es auch so funktioniert, dass man halt wirklich auch gerne damit arbeitet. Und das ist halt das, was einfach Apple wirklich sehr, sehr gut kann, gell? Und da freue ich mich natürlich auch ganz besonders halt, dass es jetzt einen neuen Apple TV gibt, wo es dann auch einen App Store gibt, weil das habe ich jetzt an meinem Apple TV jetzt echt immer vermisst, dass es halt nur die fertigen Apps da gibt, die halt vor mit ausgeliefert werden. Klar, das sind in den letzten paar Jahren auch immer welche dazugekommen, aber es waren halt doch ja halt nur die vorgegebenen, gell? Und ja, wenn ich halt was, ja, es ging halt nicht, irgendwas anderes zu installieren. Ja, und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das wird. Also der sieht ein bisschen dicker aus. Das ist nicht mehr ganz so dünn, aber dafür hat er dann halt auch mehr Leistung, anderen Prozessor und was auch ganz toll ist, eine andere Fernbedienung. Weil die jetzige Fernbedienung, ja, wenn ich die jetzt zum Beispiel zum Fire TV oder zum Nexus zum Google Nexus Player vergleiche, da fehlt halt jetzt bei dem alten noch die Sprachsteuerung und beim neuen kommt jetzt Siri mit dazu. Und das, was jetzt auf der Veranstaltung gezeigt wurde, hat das natürlich wunderbar funktioniert. Gut, klar, das war natürlich auch eine Vorführung. Geht man davon aus, dass das funktioniert. Und dass sie sich da was Tolles ausgedacht haben. Ob das dann natürlich auch alles im Alltag so funktioniert, bin ich mal sehen. Aber jedenfalls hat mir die Fernbedienung ganz gut gefallen, weil es eben halt auch eine Touch-Bedienung hat. Also sprich, man kann wie so ein kleines Mauspad halt doch auch so hin und her streichen. Und ja, also ich denke, da kommt noch einiges. Und vor allem, da es einen App-Store gibt, kann man da sicherlich auch irgendwelche Spiele machen. Haben sie auch angeteasert irgendwie. Habe ich da so ein paar Ausschnitte gesehen. Haben sie zwar jetzt nicht vorgeführt, aber es wurde mal kurz gezeigt, dass da was ging und ja, mal sehen. Also das scheint ganz, ganz interessant zu sein. Auch das iPhone 6S bzw. 6S Plus, das ja, ein paar neuere Sachen, neuer Prozessor, schneller und dann halt dieses 3D-Touch, wo man halt im Prinzip über die Stärke der Druck auf dem Panel halt nochmal was auslösen kann. Also es wird erstmal so eine Voransicht gezeigt, wenn man leicht drauf drückt, ohne dass man direkt in die nächste Applikation oder so etwas reinspringt. Und wenn man sagt, ah, das ist das, was ich eigentlich haben wollte, dann drückt man fester drauf und dann springt man erst in die nächste Applikation, praktisch eine Stufe weiter. Ja, das sieht gar nicht mal schlecht aus, finde ich. Auch ein paar andere Sachen. Wie gesagt, hat also seine Vor- und Nachteile. Aber ich muss mir jetzt demnächst doch mal ein neues Phone kaufen. Und ja, natürlich ist das iPhone 6S bzw. 6S Plus eine Option, ganz klar. Das wird sicherlich eine teure Anschaffung, aber ich hoffe natürlich dann auch, dass es dementsprechend lange hält. Also sicherlich, gut, jetzt mein Nexus, das habe ich jetzt auch seit 3 Jahren und es tut es immer noch ganz gut. Wird aber dafür wahrscheinlich halt beim nächsten Android-Update wohl nicht mehr berücksichtigt werden. Ja, und 16 GB Arbeitsspeicher ist halt mal ganz ehrlich gesagt viel, viel zu wenig, weil das ist das, was ich halt dann schon irgendwie vermisse irgendwie. Also klar, ich habe zwar eine iTunes-Bibliothek, ich habe da im Prinzip alle meine Musik drin und ich würde die ganz gerne halt auch mitnehmen, ohne dass ich jetzt unbedingt irgendwie über LTE, WLAN oder sonst irgendwas angebunden sein muss, um Musik hören zu können. Gell? Klar, ich habe jetzt auch Amazon Music und Google Music und da kann ich auch streamen und Apple Music geht ja auch irgendwas. Also, aber ja, das Streamen, das kostet halt immer Bandbreite, es kostet auch Geld. Und ja, bei den hier in Deutschland vorherrschenden Flatrates, also Flatrate in Anführungszeichen, ja, ist es einfach Blödsinn. Deswegen habe ich dann die Musik dann doch lieber dabei und ja, dann ist natürlich, ja, entweder habe ich dann irgendwie, ja, dann bleibt eigentlich, da ich alles auf iTunes habe, ja, bleibt mir dann eigentlich nichts anderes übrig, als wir dann halt das auf Apple-Geräten abzuspielen, gell, und dann halt zu synchronisieren. Das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, problemlos, seit Jahren. Und ja, also von daher, ist natürlich das ein Grund, dass ich da jetzt wieder vielleicht doch auf ein Apple-Gerät zurückgehe oder neu einsteige. Ich hatte noch nie ein iPhone. Ich bin also damals direkt auf ein Android-Handy eingestiegen, als ich mir ein Smartphone gekauft habe. Eben aus dem Grund heraus, weil mir einfach ein iPhone zu teuer war. Ja, ich hatte dann zwar eine Zeit lang auch ein iPod, also ein iPod Touch. Und ein iPod habe ich immer noch, einen ganz alten. Da ist die Batterie, da sagt der Akku schon hinüber. Aber ja, jedenfalls, das User Experience kenne ich. Ich weiß, wie das Zeug funktioniert. Hat, wie gesagt, alles beide seine Vor- und Nachteile. Gell? Und ich weiß es noch nicht so genau. Also einerseits, ich bin ganz hin und her gerissen, ob ich mir jetzt doch ein iPhone kaufen soll oder halt doch warten, bis jetzt eine neue Nexus-Generation rauskommt. Ach ja, weil die Nexus-Geräte sind halt auch irgendwie schön, finde ich, gell? Auch die UI von Android finde ich auch irgendwie schön. Es sieht sehr aufgeräumt aus, es sieht einfach sehr klar und übersichtlich aus, finde ich. Die Einstellungsmöglichkeiten sind ganz klar. Man kann ein bisschen mehr einstellen halt eben auch, aber dafür kann man halt auch mehr Fehler machen. Die Akkulaufzeit ist halt auch ein Punkt. Die ärgert mich natürlich auch beim Android-Handys. Also es hält halt nicht mehr unbedingt gerade einen Tag. Das ist einfach ein bisschen schwach. Also wenn ich dagegen jetzt mein iPad anschaue, gut, das ist dafür extrem schwer. Dafür ist natürlich relativ große Akkus verbaut. Aber ich habe das seit vor einer Woche mal geladen oder vielleicht vor anderthalb Wochen mal. Klar, die meiste Zeit war es jetzt im Standby-Modus. Aber es hat immer noch 70% Akkuleistung, gell? Und wenn ich das Gleiche mit meinem Asus Tablet mache hier, ja, das ist nach zwei Tagen im Standby ist das alle, gell? Also das sind so Sachen, die, ja, da ist einfach Apple ein bisschen, ja, besser, finde ich, gell? Also da von der Qualität her, von der Verarbeitung her, das fühlt sich einfach alles irgendwie ein bisschen besser an. Wie gesagt, ihr merkt, ich schwanke immer noch. Aber ich weiß noch nicht, was ich da machen werde. Jedenfalls, das neue iPhone fand ich jetzt wirklich schön. Ja, klar, es sieht ähnlich aus wie das andere. Auch die Kamera hat so seine Sachen, die, gefällt mir auch. Das, was sie da gezeigt haben, da ist sicherlich die Apple-Kamera eine da ganz vorne mit dran. Da kommt vielleicht bloß noch, weiß ich es nicht, kenne es die Tests natürlich nicht. Vor allem jetzt auch nicht mit dem neuen iPhone. Wie das vergleichbar ist bei Android, sicherlich halt hier das LG G4 oder ja, weiß nicht, was da sonst noch gibt. Aber mal sehen. Ich habe jetzt zum Glück jetzt nächste Woche Urlaub und nächste Woche, 16. Oder übernächste Woche, kann man schon mal das iPhone vorbestellen und dann Ende September wird es ausgeliefert. Mal sehen, vielleicht habe ich Ende meines Urlaubs dann tatsächlich ein iPhone. Das wäre natürlich möglich. Bedeutet natürlich auch, ich müsste mir auch noch eine neue Karte wieder zulegen, weil ich habe natürlich jetzt keine Nano-SIM-Karte, sondern bloß eine Micro-SIM-Karte. Das sind alles so Sachen, gell? Ach ja, und LTE habe ich natürlich auch nicht in meinem Bundle mit drin, weil ja, mein bisheriger Mobilfunkprovider, das ist ja Klarmobil, was nutze ich da zurzeit, hat kein LTE im Angebot. Müsste ich vielleicht, um das zu nutzen, irgendwie auf T-Online oder T-Mobile wechseln, was wiederum dazu führt, dass der Vertrag teurer wird und. Ja, das sind alles so Sachen, die sich rattenschwanzmäßig weiter nach hinten ziehen oder irgendwie nach hinten, also ja, was nach sich zieht, genau. Also ich weiß noch nicht, was ich da mache, aber irgendwie reizen wird es mich schon, weil es sieht halt schon irgendwie toll aus. Also es hat mich schon oft viele Sachen an meinem Nexus geärgert, dass halt eben der Speicher zu gering ist, dass die Kamera nichts ist, dass ich keine gescheiten Tonaufnahmen machen kann zum Beispiel. Das ist nämlich auch so eine Sache. Man kann zwar irgendwie Töne aufnehmen und das ist sonst irgendwie, ist in den letzten Jahren auch immer besser nachgebessert worden, aber ja, ich kann halt eben so gewisse Sachen halt nicht machen. Ich kann halt sowas wie jetzt zum Beispiel auf dem iPhone, wenn ich so andere sehe, die ja podcasten, die können komplett ihre Folgen auf dem iPhone aufnehmen, schneiden und dann veröffentlichen. Das wird echt schwierig auf Nexus bzw. Android-Geräten. Also geht's sicherlich auch irgendwie, aber habe ich jetzt noch nicht so die besten Weg gefunden. Also da sind nur ein paar Sachen, die eindeutig fürs iPhone sprechen und ich denke, ich werde da vielleicht doch mal mir ein iPhone zulegen. Aber wenn dem so sein sollte, werde ich euch das garantiert erzählen. Oder beziehungsweise, was meint ihr dazu? Würdet ihr warten, auf bis das nächste, die nächsten Nexus-Geräte rauskommen oder vielleicht ein anderes Gerät aus Android, aus dem Android-Lager kaufen oder sagen, kauft das iPhone 6S oder S6 Plus und ja, und lass einfach die Google-Sachen mal sein. Was meint ihr dazu? Mich würde eure Meinung interessieren. Schreibt mir das bitte in die Kommentare und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Michaela. Tschüss.